Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute starten wir ein winzig kleines Projekt, das sich da nennt Final Fantasy Podcast. Das Ganze artet vermutlich irgendwann ein bisschen aus, weil es werden mehrere Teile werden. Und wir beschäftigen uns heute mit Final Fantasy 1 bis Final Fantasy 6. Da ich das wie immer natürlich nicht alleine machen will, habe ich mir denjenigen rangeholt, der mich zum Final Fantasy Fan gemacht hat. Und der mich dazu gebracht hat, Final Fantasy überhaupt erst anzugehen und zu spielen und mich dafür zu begeistern. Und zwar den guten Markus. Herr Markus. Hallo. Willkommen in der Welt der Kristalle. Ja, willkommen in der Welt der Kristalle. Es zieht sich aber durch die ganzen Spiele tatsächlich. Mal ganz kurz anzureißen, was war dein allererstes Final Fantasy? Der allererste war der siebte. Der siebte, oh. Wie bist du dazu gekommen? War der dir einfach hingelegt? Mein Dad hatte eine PlayStation 1, er hat sich das Ding gekauft, ich hab's gezockt. Das ist das typische Eltern-Kaufen-Kinder-Zocken-Syndrom, ja. Ja, Eltern haben ja nie Zeit, das Zeug zu spielen. Die müssen ja arbeiten oder sowas. Ja, genau. Teil 7. Oh ja, krass. Ja, da kommen wir im nächsten Podcast dazu. Mein erster Teil, den ich gespielt habe, war Teil 9. Wie bin ich dazu gekommen? Naja, damals war ich bei dem guten Markus zu Hause. Und ich habe mich gelangweilt. Und dann habe ich durch seine Spiele geguckt. Und habe gesehen, Final Fantasy X, minus 1X, also 9. Was ist das? Und hast du gesagt, oh, der ist gut, spiel den. Dann habe ich den gespielt. Dann habe ich festgestellt, der ist gut. Das hat dann so meine, hat mich dann so beflügelt. Hab mich dann so, oh, das ist interessant. Die Story ist cool, die Charaktere sind cool. Warum gibt's davon 9 Teile? Und so habe ich dann langsam angefangen, über die Jahre und über die Jahrzehnte mal alle nachzukaufen. Ja, alle mal zu kaufen und nachzuholen. Der erste Teil Final Fantasy 1 erschien übrigens in Japan am 18. Dezember 1987. Das Ding ist so alt wie ich, die Reihe. Und hat die Firma vom Bankrott gerettet. Und hat die Firma, wie der Legende nach, ist es mittlerweile eine Legende, kann man tatsächlich sagen, oder geschichtstechnisch, tatsächlich vor dem Bankrott gerettet. Davor wurde das Spiel Dings gemacht, wie heißt es? Dragon Quest. Und Dragon Quest war sehr, sehr erfolgreich. Und da hat sich damals der gute Hironobu Sakaguchi? Verzeiht mir die Aussprache, ich butcher das vermutlich extrem. Der hat gesagt, er möchte nochmal sowas machen. Aber er möchte gern etwas anderes machen. Sowas ähnliches wie Dragon Quest, nur halt was anderes. Das Spiel sollte übrigens ursprünglich gar nicht Final Fantasy heißen. Die Abkürzung FF sollte bleiben, weil die diese Abkürzung FF in japanischen würde wohl klingen und deswegen möchte man das gerne so heißen. Das Spiel sollte übrigens Fighting Fantasy heißen, ursprünglich, wurde aber umbenannt, weil es damals ein gleichnamiges Brettspiel dazu gab. Das erste Final Fantasy wurde damals in Japan 1987 am 18. Dezember veröffentlicht für das NES und für in den USA, für den 12. Juni 1990 für das NES veröffentlicht. Und in Europa erschien das Ganze dann mit leicht verändertem Inhalt in Origins zusammen mit Teil 2 für die PlayStation. Ich habe den ersten Teil nur in der Game Boy Advance-Fassung damals gespielt. Da gab es damals Teil 1 und Teil 2 in diesen Dings gemeinsam. Und dann gab es noch für die PSP gab es eine Anniversary Edition. Da gab es Teil 1 und 2, eine Anniversary Edition mit verbesserter Grafik und so weiter. Und 2010 wurde noch eine Version fürs iPhone rausgebracht. Das heißt, dieses Spiel findet man Für die PlayStation, fürs Handy, für alles Mögliche. Hast du den ersten Teil gespielt? Ja, natürlich. Aber halt nur in der Fassung, die dann halt bei uns zuerst rauskam. Tatsächlich aber nicht für den Game Boy, sondern für PlayStation. Die PlayStation-Fassung, okay. Mit Teil 1 und Teil 2 in einem Ding zusammengebunden. Ja. Yep. Alles klar. Ich habe die halt, wie gesagt, in der Game Boy Advance-Fassung gespielt. Besonders viel konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe mir die Synapsis mal durchgelesen. Es hatte tatsächlich eine Art von Story, wenn man sich so überlegt. Ja, es hatte eine ganz, ganz grundlegende. Ganz, ganz grundlegende. Es ist dieses typische, hey, vier Abenteurer, die nicht benannt sind. Was ja auch eine interessante Idee war, weil die hatten ja, du hattest vier Charaktere, die konntest du dir alle selbst erstellen. Du konntest die zwischen Klassen wählen. Du hattest die Klasse Krieger, Novize, Dieb, Rotmagier, Heiler und Schwarzmagier. Da konntest du dir aus vier Leuten konntest du dir Leute erstellen und damit bist du dann halt durch diese Welt gezogen. Der Anfang war, du kamst zu einem König, König sagt, meine Tochter wurde entführt, rettet meine Tochter und ihr geht dahin, haut den Typen zu Klump, holt die Tochter zurück und dann entwickelt sich das Ganze zu einer Reise, zu einer Odyssee eigentlich. Weil du reist dann mit den Leuten auf verschiedene Kontinente, machst dann hier, machst dann das, machst dann jenes und am Ende besiegst du den Typen, den du eigentlich schon besiegt hast, nochmal, weil der wurde 2000 Jahre in die Vergangenheit geschickt und die hat im Prinzip so eine Zeitschleife ausgelöst, dass sich dieses immer wiederholt, dieses Chaos und ja, so im Prinzip reist du von Kontinent zu Kontinent und befreist Kristalle von großen Monstern. Was ist denn aber das ist ja auch mit dem Hintergrund, weil ja jeder Kristall für ein Element der Erde steht. Richtig, für Wasser, und Feuer. Die sind ja verdorben. Ja, richtig, von diesem, genau, Typ, den du dann 2000 Jahre verlangst. Und ja, genau. Namen brauchtest du praktischerweise keinen, weil ja die Kristalle nur von den Kriegern des Lichts wieder erweckt werden konnten. Also warst du einfach Leute, Krieger des Lichts. Du warst einfach die Krieger des Lichts, richtig. Du hast gegen den Todbringer gekämpft. Du hast halt pro Kristall hast halt gegen einen Endgegner gekämpft und dann gegen den Oberendgegner, um das Ganze dann halt zu brechen, diese komische Zeitschleife, die da entstanden ist. Das war Teil 1. Simple Prämisse. Du bist halt von Kontinent zu Kontinent gelaufen über einer riesengroßen Karte. Heutzutage macht man sowas in RPG Maker in 5 Minuten nach. Und das landet dann im Indie-Shop. Auf Steam, man verlangt dann 13 Euro für. Das soll ja auch was abfallen dafür. Und kampftechnisch war das ganz interessant, weil du hast dann rundenbasiertes Kampfsystem. Das sehr populäre, mittlerweile sehr populäre rundenbasiertes Kampfsystem. Mittlerweile auch sehr ausgediente, weil die versuchen schon seit Jahren davon wegzugehen. Ja, mehr oder weniger erfolgreich. Mehr oder weniger erfolgreich, das ist klar. Ja, ich meine, wir bekommen halt immer mehr eigentlich ein neues Genre. Nicht stimmt, mehr das reine Rollenspiel, das Hauptpunkt Story, sondern mittlerweile muss es ja auch noch ein Echtzeitkampfsystem und dann jede Menge Grinding und Ausbau haben. Ja, Grinding hat es aber damals auch schon gehabt, weil die Monster waren halt schwer, ist ja klar. Also hat man halt sich hingestellt, ist im Kreis gelaufen, bis man wieder angegriffen wurde. Ich frage mich, ob ich der einzige Spieler bin, der kaum grinden musste in dem Final Fantasy. Du bist ja auch nicht ganz dicht. Grinden hat mir ein Spiel beigebracht und das nannte sich Dragon Quest. Ja, das stimmt. Ja, Dragon Quest ist sehr bekannt dafür, dass du wochenlang im Kreis laufen musst, um deine Leute zu pushen, nur um danach nach dem nächsten Endgegner festzustellen, ja, der nächste Gegner ist jetzt doch irgendwo auf einmal wieder doppelt so schwer wie der Endgegner. Jetzt, was ist jetzt los? Das ist halt, da kam dieses Grinden, wurde dann halt gefestigt sozusagen. Du hast halt mit deiner Gruppe aufgelevelt, hast ihnen dadurch Fähigkeiten beigebracht und das Jobsystem gab es damals noch nicht, das wurde erst später eingebaut. Das war dieses typische, hey, der Schwarzmagier kann schwarze Magie, die verbessert sich dann, der Heiler kann Heilmagie, die verbessert sich dann, der Rotmagier ist ein Allround-Magier, der kann zwischen Schwarz- und Weißmagie wechseln, der Dieb ist typischerweise ein Dieb, ist ein schwacher Angreifer, aber dafür greift er schneller an, der Novize ist ein Kampfkundexperte, besser gesagt der Mönch der Gruppe, weil er mit seinen Fäusten zuhauen kann. Ein Kampfexperte. Und er kämpft doch ohne Rüstung. Und der Krieger ist der typische Kampfbüchse, Mit Schwert und Schild. Du hast aber das Wichtigste für einen Dieb ausgelassen. Dolch. Das Einzige, warum man einen Dieb eigentlich in der Gruppe hat, ist, man klaut sich seine Heiltränke zusammen. Das ist allerdings wahr, ja. Richtig. Und das Ganze war mega erfolgreich, was Square Enix, oder Square damals noch, damals gab es ja noch kein Square Enix, gab es ja Square und Enix, wurde dann das Spiel, hat dann sozusagen Square gerettet und hat dann dafür gesorgt, dass wir bis zum heutigen Tage Final Fantasies bekommen. Dann kommen wir zum 17. Dezember 1988. Das ist immer an meinem Geburtstag rum. Das ist schön. Das gefällt mir. Dort gab es dann Final Fantasy 2. In Europa und in den USA erschien es mit leicht veränderten Inhalten mal wieder und mit englischen Texten als Teil der Final Fantasy Origins zusammen mit Final Fantasy 1 für die PlayStation. Die gab es doch nie auf Deutsch, glaube ich, oder? Nein, das kam erst ab dem 7. Es kam der erst 7. war der erste, nee, der deutsche Texte bekommen hat. Und nein, wenn wir zu dem kommen, auch. Der 6. hat per se damals auf PlayStation 1 noch keine deutsche Texte gehabt. Aber auf der Super Nintendo-Fassung gab es deutsche Texte, das weiß ich. Ja gut. Ich hatte leider kein Super Nintendo. Ich habe das Spiel nie auf dem Super Nintendo gehabt. Aber ich weiß, dass man, wenn man sich die ROM besorgt hat, war es auf Deutsch. Das weiß ich. Und ich habe vom 6., da kommen wir später noch zu. Die Neuauflage mit Teil 1 jedenfalls kam mit ein paar inhaltlichen Änderungen. Dass man, ich schätze mal so vermutlich Namen oder so, dass die schwer zu übersetzbar waren. Oder dass man die Story halt vereinfacht hat, weil es ist ja von Japanisch ins Englische zu übersetzen, ist ja auch nicht gerade einfach, muss man ja auch zugeben. Damit es halt sinnbildlich übersetzt wird, haben sie vermutlich ein paar Sachen geändert. Das gab es auch wieder für den Game Boy Color, da habe ich Final Fantasy 2 gespielt. Aber ich habe den zweiten nie lang gespielt, ganz ehrlich. Den habe ich, glaube ich, das ist einer der Teile, den ich am wenigsten gespielt habe, tatsächlich. Dabei ist der zweite tatsächlich... Gut, storytechnisch ist da wenig Neues dabei. Ich kann es ganz kurz zusammenfassen. In das Imperium Palmekia hat in einer Schreckensherrschaft auch die Eltern von 4 Kindern getötet. Haha, die 4, wie immer. Und die sich darauf einer Rebellengruppe anschließen und anschließen gegen das Imperium zu kämpfen. Und so kämpfst du dann halt gegen den... Richtig, aber es geht trotzdem wieder um Kristalle. Es geht trotzdem wieder um Kristalle, ja. Aber da wurde also zum ersten Mal im Namen Endeffekt benutzt. Die gleiche Handlung, aber es, deswegen der zweite war eigentlich so viel mehr Neuerung, durch das, dass die Namen benutzt wurden und es wurden auch sehr viele Dinge eingebaut. Es war, glaube ich, der Teil, wo zum ersten Mal Chocobos aufgetaucht sind. Dann konntest du deine Party-Member auch entscheiden, wie du sie anordnest in der Gruppe. Richtig, ja. In Final Fantasy 2 wurden einige Dinge eingebaut, die mit heute auch wieder verwendet werden. Die Chocobos, wie gesagt, die Reittiere Chocobos, riesengroße Vögel, die anscheinend auch gegessen werden. Und da machen die keinen Hehl drum. Und dass die Charaktere auch in hinteren Reihen stehen und leiden nur halb so viel Schaden und können auch noch das heißt, diese Reihenfolge hatte auch wieder Auswirkungen, dass du zum Beispiel deine Heiler nach hinten gestellt hast, dass die weniger Schaden gekriegt haben. Was ich auch gerade sehe, ist, gleichzeitig weiß Fantasy 2 einige Merkmale auf, die es in keinem anderen Spiel der Reihe gibt. So kann man Begriffe lernen, die man anderen Personen sagen muss, um zusätzliche Informationen zu erhalten, beziehungsweise im Spiel weiterzukommen. Oh Gott, das klingt nach Trial and Error. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gab auch etwas, das dir wahrscheinlich nicht taugen wird, dass du alles kaufen musst. An Zaubersprüchen. Und die auch noch leveln. Stimmt, ja, du musstest die kaufen, danach musstest du raufleveln, den nächsten kaufen, danach konntest du erst den nächsten benutzen, oh Gott. Oh ja. Um mehr Kampfpunkte zu erhalten, musste ein Charakter im Kampf mehr als die Hälfte seiner Kraftpunkte verlieren. Richtig. Gleiches gilt auch für Magiepunkte. Die Zauber musste man kaufen, sie erschienen zunächst als Items und müssen übers Menü angewählt werden, bevor man sie verwenden kann. Durch Anwendung der Zauber wurden sie immer stärker. Ja. Das ist den ich am wenigsten gespielt habe. Ich habe ihn angespielt, aber ich habe ihn nur am wenigsten gespielt. Es war halt, ja, es ging dann auch wieder um Kristalle und Die Dinger sind verdorben, macht's mal ganz, kommt zurück. Ja, ich muss auch gestehen, ich habe ihn nie durchgespielt. Weil als ich ihn gespielt habe, habe ich ihn nach dem ersten gespielt und es war dann doch, naja, irgendwie dieselbe Story und die ganzen Zusatzfunktionen kennt man ja schon aus den zukünftigen Teilen. Ja, da gibt's auch zum ersten Mal den Namen Sid. Ja, da gibt's das ist zum ersten Mal den ja. Aber tatsächlich Teil 2 ist, glaube ich, der Urschöpfer für so diese Running-Gags-Themen. Ja, für die Chocobos, Sid. Richtig, ja. Ich weiß nicht, ob es den Kaktor da auch schon gab. Ich kann nicht Das weiß ich sagen. Jetzt gerade gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ich habe keine Aber Ahnung. Aber der Kaktor, der zieht sich ja auch die ganzen Teile durch. Ja, ja, das sind alles die Dinger, die man natürlich kennt, wenn man Final Fantasy kennt, ist klar. Dann kommen wir zum 27. April 1990, nicht mehr mein Geburtstag in die Reihe, verdammt. Dort entschieden dann Final Fantasy 3 in einer ursprünglichen Version für das NES am 27. April 1990 veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln, das ist das Witzige, es ist nicht zu verwechseln mit dem nordamerikanischen Final Fantasy 3, was nämlich Final Fantasy 6 entspricht. Das heißt, bei uns, ja. Bei denen gab es nie Final Fantasy 3, sondern erst Final Fantasy 6 wieder. Aber ich glaube, der dritte wurde auch ursprünglich, der kam auch bei uns nie raus. Nein. Der kam nur raus für den 3D, für den DS. Du erinnerst damals? Dich noch damals, als wir drüber diskutiert haben und ich zu dir steif und fest gesagt habe, ich habe den dritten gespielt. Dabei hatte ich natürlich eine amerikanische Variante des dritten. Da hattest du den sechsten gespielt, ja. Richtig, ja. Ja. Stimmt. Der ist bei uns nie erschienen. Damals zu Zeiten, als man das noch nicht alles gegoogelt hat. Der ist bei uns nie. Ja, genau, richtig. Der ist bei uns nie erschienen, bis auf das Remake, das 2006 zu uns. Für den DS. Für den DS erschienen, richtig. Oh, das habe ich gesuchtet, auch wenn es für meine Augen ein Graus war. 14. November 2006 erschien das Remake in den USA. Am 4. Mai 2007 in Deutschland die von Koch Media vertriebene deutsche Fassung. Richtig, ja. Mittlerweile gibt es auch als App und als für Android und Windows Phone verfügbar. Und am 31. Juli 2012 kündigte Square an, dass das Spiel als Starttitel für die Spielekonsole Ouya verfügbar sein würde. Gott sei Dank gibt es die Ouya nicht mehr. Die sagt mir gar nichts mehr. Es ist eine Crowdfunding-Konsole, die komplett schiefgegangen ist. Das war jetzt Aber Bullshit. Final Fantasy 3 sollten wir dankbar sein, weil da kam eines der geilsten Features, das sie viel zu selten meiner Meinung nach einsetzen. Welches? 10.000 Jobs und du kannst dich frei entscheiden, wer was macht. Oh, stimmt, ja. Und du kannst die Jobs auch tauschen. Stimmt, ja. Da gab es zum allerersten Mal das Jobsystem. Das Jobsystem ist geil. Das war schon immer gut. Das war immer eine gute Idee. Aber es setzen sie viel zu selten ein. Dafür haben sie es mehr eingesetzt in den Taktikspielen tatsächlich. Da haben sie es mehr ausgebaut. Oh ja. Aber in der jetzigen Reihenfolge haben sie es halt weniger ausgebaut. Die Handlung rankt sich wie in den Vorgängern um vier Kinder, die von Lichtkristallen als Krieger des Lichts berufen werden, um die Welt zu retten. Also wie immer dasselbe. Nur, dass sie Namen haben. Hey, Kristalle, macht mal kaputt und kommt wieder. Alles gut. Yay, Teil 4. Yay, Teil 3. Ja, aber da gab es das Jobsystem. Da hast du dann, da konntest du mehrere Berufsklassen machen. Zum Beispiel konntest du einen Magier, Jäger, Paladin machen oder so. Das war. Ah, das war cool. Es gab es wohl. Ich habe den dritten nicht gespielt. Den habe ich gar nicht gespielt. Nicht mal für den DS. Nicht mal für den DS. Oh, weil ich den habe ich da verschlungen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das heißt, ich konnte mir ihn nicht kaufen. Und wenn ich ihn jetzt kaufen will, darf ich horrende Preise für zahlen. Echt? Ja, ja. Ich glaube, das ist eins der Spiele, die, wenn du sie in den Finger kriegst, behalte. Gibst du auf gar keinen Fall weg. Gut zu wissen. Dann kommen wir zu einem Teil, den ich echt gern gespielt habe. Sogar ziemlich. Ich glaube, ja, nee, den habe durchgespielt, habe ich nicht. Aber ich habe ihn echt gern gespielt. Und zwar die PSP-Variante davon. Final Fantasy 4. Der erschien in Japan im August. Am 21. August. Am 1991. Als erster Teil der Reihe für die Spielekonsole SNES. Ursprünglich gab es das Spiel nämlich für das Super Nintendo. Da ist zum ersten Mal eine richtige Story drin. Zwar auch wieder mit Kristallen, aber da gab es tatsächlich Charaktere mit Hintergrundgeschichten. Wie zum Beispiel den dunklen Ritter Cecil. Oder, ich kann mich nur an eine erinnern. Welche? Die einzige, wegen der ich dieses ganze fucking Spiel durchgespielt habe. Rydia. Ja. Die heißeste Beschwörerin ever. Ein junges Mädchen, das im Nebeldorf lebt, der Heimat der Beschwörer. Ja, sie war eine Beschwörerin, stimmt. Ja. Und sie war das, so scharf. Also zumindest für mein damaliges pubertierendes Ich. Das Spiel hatte coole Charaktere, eine echt schöne Story und hatte auch Drama in der Geschichte drin. Das heißt, du hast auch angefangen, dass halt, ja, und hier und da, und da passiert das, und dann stirbt der Charakter, den man eigentlich lieb gewonnen hat. Und da fängt das Ganze erst richtig an, interessant. Ja, und sie haben auch mit diesem Kristallmotto ein bisschen mehr gespielt, weil sie immer so Naturkatastrophen und alles mit eingebaut haben und Weltuntergangsszenario. Richtig, ja. Und nicht einfach nur, oh, heile die Kristalle und rette die Welt. Ja, genau. Und da gab es dann auch zum Beispiel das Mädchen Rydia hat zum Beispiel einen von so machthungrigen, verrückten König, wurde ihr ganzes Dorf ausgelöscht, nur sie hat überlebt. Und da gab es halt das, und dann gab es halt dieses Rache-Ding. Und das war schon ziemlich geil. Und deswegen für mich der absolute Favorite auch Rydia, weil die über das ganze Schicksal, dass sie einzige Überlebende auch irgendwie hinwegkommen muss. Ja, das war auch richtig geil, das Ding. Das ist auch gegenüber den früheren Teilen auch auf dem NES, hinsichtlich Erzählweise und Präsentation fortgeschrittener. Die Handlung hat einige überraschende Wendungen und zeigt auch persönliche Konflikte. Das Spiel bietet viele Sidequests, also Aufgaben, die man auch nebenher erledigen kann und nicht nur renne von A nach B. Oh nein, da ist ein Boss, renne aus der Höhle raus, kämpfe für 20 Minuten rüber rein, mach den Boss kaputt. Ja, sondern und du tatsächlich hast auch zig Charaktere gehabt, die du auswählen konntest. Richtig, ich glaube, sogar zum ersten Mal gab es optionale Charaktere. Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich glaube, die du finden kannst. Mhm. Also so wie man es aus Final Fantasy VII ja mit Yuffie zum Beispiel kennt. Ja, die man finden kann, aber die man auch verpassen kann. Also Final Fantasy IV bietet 10 verschiedene Charaktere, von denen jedoch mehr als 5 gleichzeitig spielbar sind und Cecil nicht austauschbar ist. Jeder hat eine Spezialfähigkeit, zum Beispiel kann Cecil den Schwachpunkt von Gegnern zeigen. Edge kann Gegenstände auf den Gegner werfen. Fand ich halt cool. Das war halt der Prinz. Der Prinz des Ninja-Königs. Voll geil. Dem Ninja-Königreich. War super. Ich habe das Spiel echt gemocht. Ich habe das gern gespielt. Damals die Version für die PSP. Die war cool. Das war so eine erweiterte Fassung. Da gab es so eine kleine Extra-Story dazu. Jetzt, wo du sagtest, mit 10 Charakteren, 5, ich glaube, das war da noch nicht, wo du optionale Charaktere hattest, weil da waren es mehr Charaktere insgesamt. Ja. Da waren es, glaube ich, 12 oder 13. Da waren es 10, also hier waren es tatsächlich 10. Da war es aber ziemlich sicher der 5. oder 6. Teil. Ich schätze mal der 5. In Nordamerika erschien es in einer inhaltlichen, reduzierten und stark vereinfachten Form als Easy-Type-Version im November 1991 unter dem Namen Final Fantasy II. Oh, schön. In Europa ist die U-Version Jahre später als Remake, als Teil der europäischen Final Fantasy Anthology auf der PlayStation auf Englisch erschienen. Ja, den gab es auch nur auf Englisch, den Teil. Gab es aber nochmal als Neufassung für den DS, das weiß ich. Für Nintendo DS. In 2007 rum. Und 2011 kam dann die PSP-Fassung, die habe ich mir dann gekauft, weil die dann grafisch auf der SNES-Fassung basierte. Und wurde dann auf die ursprüngliche Wii-Exclusive-Erweiterung Final Fantasy IV der After Years ergänzt. After Years spielt dann halt nach dem Hauptspiel, wie ist halt sozusagen so der Epilog. Was passiert was, mit was dem ist mit dem? Den Leuten passiert? Was ist mit dem und dem passiert? Oh nein, da ist noch was, das muss man nochmal geregelt haben und so weiter. Das ist ganz cool. Ist echt gut gemacht. Also der 4. Das ist ein sehr schöner Titel, hat eine sehr schön erzählte Story und kann man sich bestimmt irgendwo nochmal organisieren. Ja, gibt's ja auch für Emulatoren mittlerweile überall. Für Emulatoren und ich weiß gar nicht. Ansonsten und jeder, der Steam hat und am PC zocken will, für den ist das kein Problem. Das Problem ist, an den Steam-Versionen von den Final Fantasy-Spielen, die sind alle potthässlich. Von den Menüs her. Und Teil 4 sieht aus wie aus RPG Maker XP gebaut. Fürchterlich. Was willst du erwarten von dem Spiel, das auf Konsole erschienen ist, für Konsole ausgelegt und dann auf PC erscheint? Natürlich sieht es dann scheiße aus. Ohne dass nochmal was dran gemacht wird. Ja, das war aber echt. Da haben sie echt versaut. Da haben sie ganze Sprites versaut. Das war echt schlimm. Bah. Furchtbar. Dann kommen wir zu Final Fantasy V. Den Teil, den ich auch am wenigsten gespielt habe, tatsächlich. Das ist tatsächlich der Teil, wo ich mich kaum an irgendetwas erinnern kann. Außer es ging schon wieder um Kristalle. Es ging vermutlich um Kristalle. Ich bin mir gar nicht sicher. Wurde veröffentlicht in Japan am 6. Dezember 1992. Da ging es auch wieder um fünf Helden. Kristalle. Den Abenteuer Bartz. In Japan Bartz. Die Prinzessin Lena Charlotte Tycoon. Geiler Name. Und da ging es, glaube ich, um Piraten. Ja, genau, die Piraten Ferris Sherwitz. Der alte Mann Galuf und der alte Mann Galuf Halm Balesion. Ach, Gottes Willen. Der sein Gedächtnis verloren hat. Sowie dessen Enkelin Krilli Marie Balesion. Baldesion, Gottes Willen. Die mit Drachen und Mokris sprechen kann. Stimmt, da gab es ja auch Mokris zum ersten Mal, glaube ich. Oh ja, die kleinen Flauschbällchen. Da gab es die kleinen Flauschbällchen, ja, die mittlerweile hässlich gemacht wurden. Ich weiß auch nicht warum. Ich mag die neuen Mokris nicht. Ich finde die ziemlich hässlich. Irgendwie. Ich mag Mokris insgesamt eigentlich nicht, weil ich eher der Chocobo- und Kaktor-Fanatiker bin. Richtig, ja. Ah ja, genau. Und die Helden versuchen zu verhindern, dass sie viel Kristalle zerbrechen, die für die einzelnen Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser stehen. Also halt, wie immer, ein Haufen Abenteurer treffen sich zufällig. Oh nein, da ist was Großes, wir müssen dahin. Alles kaputt machen und fertig. Das Einzige, was ich noch aus dem 5. mich erinnern kann, ich glaube, das war einer der ersten Teile, wo du optionale Heavy-Boss-Fights hattest. Das kann sein, ja. A la Omega. Oh. Oh Gott. Du erinnerst dich an Omega? Ich erinnere mich an Omega. Oh Gott, ich hasse Omega. Jeden Teil, wo er vorkommt, mag ich ihn nicht. Ach, ich kann mich nur an eine Frustration erinnern. Aber das ist dann, wenn wir an spätere Teile kommen. Ja. Da hatten wir auch wieder durch das sehr durchdachte Spielsystem. Die Viererparty kann aus 25 verschiedenen Berufsklassen wählen und dadurch erlernte Fähigkeiten kombinieren. Ein Heiler mit Kung-Fu-Kenntnissen ist ebenso möglich wie eine gerüstete Tänzerin. Das ist sehr geil. Das ist ein cooles Jobsystem. Ah, das ist ein bisschen anspruchsvoller gewesen, aber gleichzeitig auch sehr flexibel. Ja, weil du natürlich Berufe kombinieren konntest. Richtig. Da wurde auch wieder das Active Time Battle System verwendet, das ATB-System. Es wurde doch ab da ständig verwendet, bis Teil 9, glaube ich. Ja. Oder 10? Nee, 10 hat ein anderes. Das mit allen Nachfolgern bis hin zu Final Fantasy 9 zum Einsatz kam, richtig. Außerdem tauchte Final Fantasy 5 zum ersten Mal die Figur Gilgamesh auf. Die auch in Teilen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 14. In 10 kam Gilgamesh vor? Ne, 6, 7, 11, 12. Mach mich 12, jetzt nicht schwach, sonst muss ich den 10. nochmal durchspielen. 11, 12 und 14. Und verschiedenen GBA-Remakes führen Teilen mehr oder weniger umfangreiche Gastauftritte erhielt. In 5 hat man außerdem begonnen, die Dungeons mit Rätseln zu versehen. So, nicht so beschissene Rätsel wie in Teil 10. Gott, habe ich die Rätsel gehasst. Wir sind noch nicht bei Teil 10. Ja. Ich versuche auch noch nicht unseren Hate und unsere Erfahrungen zu spoilern. Indem durch Schalter oder Bodenplatten Durchgänge erschaffen oder Türen geöffnet werden konnten. Das war diese typische, hey, hier ist ein Schalter und am Ende des Dungeons ein Schalter. Also drückst du den, kämpfst dich durch den Dungeon, drückst den anderen Schalter, kämpfst dich zurück durch die Hälfte des Dungeons und kannst endlich weiter. Und deswegen brauchte man nie wieder trainieren. Richtig, ja. Ich habe genug meiner Final Fantasy Zöglingen dabei zugeschaut, wie sie dann sinnlos im Kreis gerannt sind. Stimmt, ja. Du erinnerst dich an meinen Lieblingssatz, du bist heillos überlevelt. Ja, da gab's doch, stimmt, da hast du doch zum ersten Mal zwei optionale, sehr schwere Endgegnerbosse, Omega und Shinryu. Also seit Shinryu, sorry. Wusste ich's doch, seit dem 5. haben wir es mit Omega zu tun, diesem Scheißvieh. Solche Bosse gibt es auch in späteren Teilen und auf anderen Systemen. Sie stellen keine notwendigen Kämpfe dar und ihre Besiegen wird auch nicht belohnt, aber sie prüfen denen, die sich Profispieler nennen. Die werden sehr wohl belohnt, mit dem Erfolg, das Viech endlich umgehauen zu haben. Jeder, der Dark Souls kennt, der weiß, was ich meine. In Final Fantasy 7 werden sie beispielsweise als Weapons bezeichnet. Stimmt, ja, Omega. Oh Gott! Ruby Weapon. Ja. In der GBA-Version wurden, also in der GBA Advance-Version, wurden außerdem weitere Dinge hinzugefügt. 4 neue Berufe, ein gewaltiger optionaler Dungeon mit vielen Zusatzbossen, eine neue Version von Omega und Shinryu, Omega MK2 und Neo Shinryu. Außerdem warten dort weitere Superwaffen, die Rüstung mit höchstem Verteidigungswert im Spiel und ähnliches. Am Ende des Dungeons wartet noch das wirklich nichts mit dem Namen Enuo auf die Gruppe. Ja, und das Ding habe ich gespielt in der PlayStation 1 Fassung, und zwar bei dir damals. Ja, ich habe es auch in der PlayStation 1 Fassung somit gespielt, aber irgendwie, ich habe es glaube ich noch nie durchgespielt. Wir haben den Hauptcharakter Nutti genannt. Das die cool. Abenteuer von Sheriff Nutti. Ja. Und den Speicherstand gibt es immer noch. Den gibt's noch? Oh Gott. Und der ist, glaube ich, 10 Minuten weitergespielt. Ich glaube, wir haben ungefähr... Ich glaube, ich habe mich da hingestellt, habe das gestartet und habe gesagt, ich spiele das jetzt. Bei uns war eh langweilig zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir es halt gespielt. Du bist vom Meteor weggelaufen, bist kurz raus aus der Schlucht und dann hast du gespeichert. So, jetzt legen wir mal ein anständiges Spiel ein. Oh Gott, ja. Ich kenn's halt nur in der Fassung. Ich glaube, das erschien auch in keiner weiteren. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich kenne eigentlich nur diese ganzen Remake-Teile, die man auch überall in den Streaming-Anbietern bekommt. Wie Steam oder sowas. Ich glaube, gibt's den überhaupt für Steam in so einer Version? Ich habe keine Ahnung. Steam hat doch fast alle mittlerweile. Ich glaube auch, ja, aber ich kann mir an den 5. Das ist so einer, den vergesse ich so aus. Ich garantiere dir, wenn wir mit dem Podcast fertig sind, werde ich mich in dem Podcast eigentlich nur an Teil 3 erinnern, an Teil 1 und an Teil 6. tatsächlich. Am 24. September 2015 erschien ein weiteres Remake des Klassikers. Für den PC mit verbesserter Grafik und weiteren Drops, alles klar. Also gab es das auch für die, schätze mal, für Steam. Ich habe, wie gesagt, nie damit gerechnet, dass es das überhaupt für Steam gibt. Ich habe es irgendwie, das ist so einer, den ignoriere ich irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Es ist halt einfach so, ja. Er hat viele Neuerungen ins Spiel gebracht, aber die Handlung war halt jetzt einfach nicht überzeugend. Ja, das stimmt, ja. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsteile. Und zwar zu Final Fantasy VI. Alias Final Fantasy 3. Alias Final Fantasy 3 in Nordamerika. Ach, so bescheuert. Das war mein erstes Final Fantasy 3. Der Teil erschien im Jahre 1994 für das Super Nintendo und gab es dann auch noch in einer erweiterten Fassung mit Zwischensequenzen, mit sehr hübschen Zwischensequenzen. Soweit ich mich noch erinnern kann. Oh ja, also für die damaligen Verhältnisse. Für die damaligen Verhältnisse, richtig gut. Lego Mio. Gab es das noch für die PlayStation? Damals waren die Ladezeiten ekelhaft. Ja, aber da stand Square noch für geile Videosequenzen. Das stimmt, die haben sie irgendwie. Die haben sich den ganzen PlayStation 1-Zyklus dran gehalten, wir machen die geilsten Videosequenzen. Wir machen die geilsten Videosequenzen, das ist allerdings wahr, da hast du recht. Ja. Erzähl du doch was über Final Fantasy 3. Hast du den durchgespielt eigentlich? Ich habe ihn nie durchgespielt. Ich habe ihn tatsächlich nie durchgespielt. Ich muss tatsächlich sagen, ich fange ihn immer sehr gern an. Einfach mit dieser. Das stimmt, weil der Anfang so geil ist. Ja. Mit dieser Magierin, die eigentlich für die falsche Seite arbeitet. Terra. Versklavt ist, ohne es zu merken. Ja. Und dann irgendwo in eine Höhle stürzt. Und mit ihrem mega geilen Roboter. Der Anfang ich habe ist dieses sogar, Teil geliebt. Du siehst halt diese schneeverschneite Stadt, diese schneeverschneite Landschaft. Dann siehst du die, hörst du im Hintergrund diese großartige Musik laufen, dieses großartige Intro-Musik von Final Fantasy VI. Und dann siehst du drei Leute in drei Mechas durch die Gegend laufen. Zwei, so wie es aussieht, Söldner und eine Frau mit grünen Haaren. Und die laufen Terra. Halt durch die Gegend. Terra, richtig. Die laufen halt durch die Gegend. Du weißt halt nicht, wieso, wer ist die? Ne? Wer sind die? Du weißt nur, du kommst in einem Dorf an und du weißt, die ist, also die Terra, übrigens heißt im Japanischen heißt sie Tina. Warum auch immer. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, im Japanischen heißt sie Tina. Im Englischen heißt es, wurde dann so Terra übersetzt. Das ist sehr, sehr seltsam. Die haben es irgendwie mit komischen Namen, die Amis. Ja, vor allem Tina wäre ja auch für Amerika ein cooler Name gewesen. Ja, eigentlich schon, aber haben sie halt Terra genannt. Ja, der klang ihnen cool. Vermutlich nicht Final Fantasy genug. Wer weiß. Keine Ahnung. Es muss asiatischer klingen. Muss asiatischer klingen. Terra, jawoll. Und die hat ein Sklavenband auf ihrem Kopf und wird dazu gezwungen, wird halt dazu gezwungen, für diese Leute dazu kämpfen. Deswegen die kann ist ja auch in so einem Mekka drin. Richtig. Das ist halt, Final Fantasy VI spielt in einer Welt, in der Magie seit einem großen Krieg zwischen Menschen und einem mystischen Essbaum vor 1000 Jahren als ausgestorben gilt. Nur sie, die Terra, kann Magie nutzen. Und sie weiß nicht warum. Und dann trifft man dann später noch auf den, auf Loke, glaube ich, ist es. Den ersten Interesse ist, glaube ich, Loke, oder? Irgendeinen Typen triffst du als erstes. Ich hab das Problem mit den Namen, weil Final Fantasy VI ist so einer der Teile, wo ich die... Ich weiß gar nicht, ob man die Charaktere umbenennen konnte. Weiß ich auch nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass man die umbenennen konnte und darum kenne ich die Namen nicht. Aber Esper, also der Begriff Esper ist in Final Fantasy VI auch neu gewesen. Ja, stimmt. Und das fand ich so geil, dass zum ersten Mal. Da gab es die Beschwörungen, glaube ich, zum ersten Mal. Diese Naturgeister und Beschwörungen. Du hattest ja Beschwörungen früher schon mit Rydia. Ja. Aber hier waren es dann Esper auch wirklich. Hier waren es dann Esper. So Naturgeister und das war voll geil. Dann triffst du den Deep Loke, auf Deutsch heißt er Locke. dann hast du später noch Edgar getroffen, Sabine im Original Mash, Celeste, Saiyan. Und Strago, Realm, Setzer, Gao und Shadow. Die ganzen Leute triffst du dann. Und da gibt es so ein Imperator Gestahl und dessen General Kefka. Und Kefka ist einer der coolsten Bösewichte. Ich liebe Kefka. Kefka ist ein Clown. Der Typ sieht aus wie ein Clown. Nur dieser Typ ist der absolute Wahnsinnige. Er ist wahnsinnig. Er ist irre. Er ist komplett dicht. Und er gehasst. Er tanzt um seine Opfer herum. Oh, er ist im Prinzip ist er der Joker. ganz, er ist der Joker. Und er ist ihm einfach Joker. Mit wachsender Begeisterung auf die Fresse gehauen. Oh ja, das hat man. Aber das Witzige ist, an dem Spiel finde ich die Hälfte, dass sich dieses Spiel aufteilt in zwei Hälften und dass der Bösewicht gewinnt. Am Anfang. Richtig, das ist, glaube ich, sogar der einzige Teil, wo es wirklich so gemacht wurde. Das ist so krass gewesen, dass Kefka gewinnt und den scheiß Planeten zerstört. Und so dann geht's halt in der zweiten... ja, Phase damit, weiter. Und damit tun sich dann deine Leute trennen. Das weiß ich noch. Die tun sich trennen. Also die Gruppen tun sich trennen und dann treffen sie sich später wieder, um Kefka ordentlich auf die Schnauze zu hauen. Das war so, so geil, dass er eine komplette Naturkatastrophe verursacht hat. Und dadurch hat sich die komplette Karte, die du vorher erkundet hast, hat sich komplett verändert. Du hattest dann neue Biome, die durch die du gelaufen bist. Du hattest dann neue Gegner, die dann auf einmal aufgetaucht sind. Du hattest ja auch Aufgaben, die du gar nicht lösen musstest, glaube ich, das erste Mal. Richtig, oh, es war so cool. Es war richtig cool. Vielleicht gefällt es dir deswegen, es gab Sidequests. Bloß weil ich jemand bin, der die Hauptstory hauptsächlich ignoriert, sobald er Nebenquests. Ich muss sagen, am 6. gefällt mir eher tatsächlich am besten, dass die Story, also der Fokus wirklich gefühlt auf der Story liegt und sonst nichts. Ja, die weil Welt ist tatsächlich. Die Kämpfe also waren die Story, auch etwas. Ich sag nur am Anfang den Mecha, Knopfdruck tot, egal was kommt. Ja, aber du hattest dann auch coole Sachen, wie zum Beispiel hattest du von dem einen Typen, der mit seinen Fäusten gekämpft hat. Als du dann gegen einen Boss gekämpft hast, musstest du eine bestimmte Tastenkombination drücken, damit er seinen Special Move gemacht hat, was auch eine interessante Idee war. Ja, das waren noch viele neue Experimente in den ersten Teilen. Oder erinnere dich an die Oper. Die Oper war geil mit der großartigen Musik. Ja. Und mit dem Tintenfisch, der dann angefangen hat mitzusingen. Wo du dann den Tintenfisch besiegen musstest, das war so gut. Es war absolut herrlich. Insgesamt gab es 14 verschiedene spielbare Charaktere. Zwei davon können nur in der Welt der Ruinen gefunden werden, von denen jeder verschiedene Spezialfähigkeiten hat, ähnlich wie in Final Fantasy IV. Man kann maximal 4 Charaktere gleichzeitig spielen und an 3 Stellen gibt es Abschnitte, in denen man mit mehreren Teams zusammenarbeiten muss. Das heißt, du musst tatsächlich dafür achten, dass alle deine Leute gut gelevelt sind. Wenn nicht, ja, hast verschissen. Dann tust du einen gut gelevelten Charakter in jedes Team und ja. Die anderen kümmern sich ums Heilen. So kannst du es auch machen, ja. Ist aber ziemlich geil. Du kannst auch zwischen den Leuten hin und her schalten, um verschiedene Schalter zu bedienen, um so Rätsel zu lösen. Da hast du gesehen, das ist das Ende der SNES-Ära. Geben wir uns nochmal richtig Mühe, um das Spiel um die Konsole zu verabschieden. Es ist so überraschend, wie viel die in diesen Teilen ausprobiert haben. Es ist wie viele neue Experimente sie gemacht haben und die einfach geil waren. Ja, das stimmt. Die haben und das mit einfachen Mitteln, ohne dass es viele Kohlen kostet. Richtig, ja. Gibt es, ja genau. Und im Vergleich zu Final Fantasy V gibt es weniger oder leichtere Endgegner. Das Spiel halt ein bisschen mehr. Also du hast wirklich gesehen, es ist mehr auf Story ausgelegt als auf das Kämpfen und auf die Gegner selber, sondern es ist tatsächlich, erlebt die Story, habt Spaß damit, aber wir haben natürlich auch Spielmechaniken drin, die euch denen ihr euch auseinandersetzen müsst. Übrigens ist das auch der erste Teil, wo Biggs und Wedge zum ersten Mal vorkommen, weil die ersten zwei Typen heißen nämlich Biggs und Wedge. Echt? Boah, das wusste ich gar nicht mehr. Die ersten zwei Typen heißen Biggs und Wedge. Für mich waren die tatsächlich immer so im 7. Teil. Das ist auch so ein Running Gag, die kamen überall vor. Oh, die gab es in 7 und 8 gab es die. 7 gab es, in 8 gab es. Ich glaube, in 9 sind sie auch nochmal aufgetaucht. In anderen Spielen wie etwa Chrono Trigger, Geheimakt 2, Puritas Cordis gab es die auch. Es gibt auch 2 Figuren in irgendeinem Star Wars Film, die heißen auch Biggs und Wedge. Ich glaube, im Comic oder in einem Film, die tauchen da auf. Die heißen Biggs und Wedge, auf jeden Fall. Das ist auch so eine Hommage daran. Und in Final Fantasy... Dessen Final Fantasy, dessen Name nicht genannt werden darf. Oh. 15 gab es die beiden auch. Nein, im 10. sind sie nochmal vorgekommen. Im 10. sind sie aber vorgekommen, okay. Im 9. kamen sie nicht vor, im 10. aber. Okay. Ja, da gab es zum ersten Mal die Figuren Biggs und Wedge, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall, also das ist eins meiner absoluten Lieblingsgames von den alten Final Fantasy. Jetzt kann man tatsächlich sagen, von den alten. Das ist auch einer der beliebtesten tatsächlich, der Teil. Es ist von den 2D tatsächlich der beliebteste. Ja. weil die Story so gut ist, weil die Charaktere gut ausgefeilt sind, weil es einen Bösewicht hat, an den du dich erinnern kannst, und zwar an Kefka. Den du jahrzehntelang hassen kannst. Ja, den du wirklich hassen kannst, weil er gewonnen hat. Und deswegen liebe ich dieses Spiel so sehr. Elender Bastard. Es ist so, so, so gut geworden. Und, ja. Also ich finde das Spiel richtig cool. Ursprünglich gab es das Spiel nur für Super Nintendo. Später erschien dann aber eine technisch schlechtere, aber grafisch komplett neu inszenierte Neuauflage für die PlayStation. Ja, die Ladezeiten waren Katastrophe. Die um einige gerenderte Filmsequenzen erweitert wurde. Sie ist bekannt für sehr lange Ladezeiten, bietet allerdings als Neuerung auch die umfangreiche Monster-Datenbank. Stimmt, ja. Dann gab es eine Portierung für den Game Boy Advance. Die Portierung für den Game Boy Advance, die habe ich damals gespielt. Die habe ich sogar besessen. Echt? Ja, die habe ich besessen. Ich glaube, die habe ich heute noch. Die liegt doch irgendwo rum. Also die solltest du dir gut aufheben. Ja, auf jeden Fall. zusätzliche Inhalte und eine komplett neue, umfangreiche deutsche Übersetzung wurde dafür extra noch gemacht. Das heißt, das Ding ist komplett anders übersetzt als die Super Nintendo-Teil oder als der PlayStation-Teil. Ich finde den Teil super. Das ist echt der Teil, der mich dann auch so eigentlich gefestigt hat, was es denn von den alten Teilen angeht. Wo ich dann gemerkt habe, dass ich habe so viele gute alte Rollenspiele verpasst. Warum? Wir waren einfach noch zu jung. Ja, ich habe es halt einfach nie in die Finger gekriegt, auch zu dem Zeitpunkt. Erst Jahre später das Spiel gespielt. Aber es ist großartig, es ist super und ich finde es absolut. Ist auch tatsächlich der sechste, den fange ich, wie gesagt, immer wieder gern an, weil der Anfang so hammermäßig ist. Er bleibt doch im Kopf, wie gesagt. Er bleibt doch wirklich im Kopf und das ist auch gut so, finde ich. Also ich finde ihn super. Ja. Damit schließen wir den ersten Teil dieser Podcast-Reihe ab. Final Fantasy, ich danke dir, Markus, dass du da warst. Jetzt haben wir ja auch alles 2D-mäßige durch. Ja, deswegen ist er auch so kurz, weil wir davon höchstens 2 gespielt haben. Oder 1 bis 2. Ja, weil bei den folgenden werde ich mehr sagen können, weil da habe ich alle durchgespielt. Bei den folgenden werde ich auch viel, viel mehr sagen können, weil bei einem habe ich dir zugesehen, wie du ihn durchgespielt hast. Aber der nächste, um den es geht, den hast du auch noch nicht durchgespielt. Nein, der nächste, den hatte ich noch nie gespielt, bis vor kurzem erst. Aber das ist tatsächlich seltsamerweise dann der, wo ich am öftesten durchgespielt habe. Echt krass. Da kommen wir dann beim im nächsten Podcast dazu. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Markus, dass du da warst. Ich freue mich darauf, wenn wir sehr das nächste Mal darüber reden. Und wie gesagt, macht, was immer ihr wollt. Aber macht bloß nicht zu viel davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.